Die Herrlichkeit ist im Inneren, wenn man hineingeht. Hier sieht man die Zedernholzverkleidung, die Knospen und die offenen Blumen als Zierde. Übrigens, im Allerheiligsten sind die Cherubim größer, aber das ist ein Thema für sich. Also das ist ein Querschnitt. Alles ist aus Gold. Goldene Decke, goldener Boden, goldene Paneele an den Seiten. Keine Menschlichkeit im Sinne von menschlichem Fleisch. Auch kein Stein ist zu sehen. Gott sieht uns in Herrlichkeit gekleidet. Das ist die Realität. Viele von euch sehen den Himmel aus einer irdischen Perspektive. Aber Gott möchte, dass euer Denken von einer himmlischen Perspektive geprägt ist. Denn dort seid ihr mit Christus in himmlische Regionen gesetzt. Seht alles im Leben aus der Perspektive des Himmels. Vom Himmel zur Erde. Nicht von der Erde zum Himmel. Viele Menschen denken andersherum. Ihr seid an einem hohen Ort, Leute. Seid ihr noch bei mir? Was hat der Stein getan? Nichts. Kein einziges Verdienst. Warum sollten wir also prahlen? Der Stein wurde in der Finsternis gehauen. Der Stein wurde herausgeholt. Der Stein wurde in den Tempel eingebaut. Der Stein wurde mit Zedernholz überzogen und dann mit Gold bedeckt. Was hat der Stein getan? Nichts. Es ist wie die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn kam nach Hause. Was fand er? Überwältigende Liebe. Verschwenderische Liebe. Küsse, die er nicht verdiente. Eine Umarmung, obwohl er immer noch nach Schweinen roch. Vom Vater umarmt. Und was ist mit dem Gewand, dem Ring, den Schuhen? Musste er das Gewand kaufen? Nein. Holt das beste Gewand heraus, steckt einen Ring an seinen Finger und Schuhe an seine Füße. Das Gewand war bereit, der Ring war bereit, die Schuhe waren bereit. Halleluja. Oh, die Gnade und Güte unseres Gottes. Halleluja. Lasst uns einen Moment innehalten und ihm Lobpreis geben. Amen, Amen. Halleluja. Das sind wir, das Gewand der Gerechtigkeit. Das versinnbildlicht das Gold, das die Zeder und den Stein bedeckte. Das Gewand der Gerechtigkeit ist auf uns allen. Jetzt könnt ihr durch Gottes Augen sehen, dass ihr mit Gerechtigkeit bekleidet seid. Die Gerechtigkeit Gottes. Und sie ist strahlend weiß, strahlend. Kein Marvel-Film in der Zukunft kann dem nahe kommen. Nichts, nichts dergleichen. Und deshalb sage ich, das Universum ist unser Spielplatz. Strahlend. Übrigens, der verlorene Sohn musste es nicht einmal selbst anziehen. Es heißt nicht, zieh dein eigenes Gewand an, zieht es ihm an. Er musste es nicht einmal selbst anziehen, es wurde ihm angelegt. Pastor Prinz, was hat das mit dem praktischen Leben zu tun? Freund, in der Lehre des Neuen Testaments bestimmt das Sehen dein Tun. Erst musst du den richtigen Blick bekommen. Darum geht es in Epheser 1 und 2. Bevor du würdig vor dem Herrn leben kannst, bevor du gegen die Mächte der Finsternis in Kapitel 6 bestehen kannst, erst musst du die Kapitel 1 und 2 kennen, wie Gott uns sieht und was wir geworden sind. Epheser 2 spricht davon, dass wir einst tot waren in Übertretungen und Sünden, Gott uns aber auferweckt hat. Deshalb, Jesus kam nicht, um schlechte Menschen gut zu machen, sondern um tote Menschen lebendig zu machen. Wir waren tot in unseren Sünden und Übertretungen, und er kam, um uns lebendig zu machen. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen. Deine gegenwärtige Position ist, mit Christus zu sitzen. Warum hat er uns mitversetzt in die himmlischen Regionen? Damit er in den kommenden Weltzeiten an uns erweise. Es kommt bald. Es wird eine Show im ganzen Universum geben. Ihr seht jetzt nur die Trailer in der New Creation Church. Die Show kommt. Tatsächlich zeigt Gott und wird in der Zukunft zeigen, in den kommenden Zeitaltern, Äonen auf Griechisch, kommende Zeitalter. Es werden die kommenden Zeitalter sein. Gott wird es uns zeigen, es uns erweisen. Was wird er uns erweisen? Den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte, in Christus Jesus. In Christ Jesus. Halleluja. Gott wird das gesamte Universum, sogar den Teufel, Luzifer, der Satan ist, in der Hölle, dieses Schauspiel sehen lassen. Das hat der Teufel versucht zu verhindern. Aber Gott wird den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Es wird Zeitalter brauchen, um den Menschen das vollständig zu offenbaren. Wir kratzen nur an der Oberfläche. Im gleichen Kapitel heißt es weiter: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Der riesengroße Stein, den ich euch vorhin gezeigt habe. Er versinnbildlicht die Apostel, die Propheten und vor allem Jesus, den Eckstein, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und Gott erfüllt sein Haus mit seiner Shekinah-Herrlichkeit. Denkst du, Gnade ist alles? Nein. Übrigens, Gnade ist nicht auf ein bestimmtes Zeitalter beschränkt. In den kommenden Zeitaltern wird er den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Bei allem Respekt vor dispensationalistischen Bibellehrern, die Gnade endet nicht mit der Entrückung. Ja, das Königreich wird die tausendjährige Herrschaft sein, aber es wird immer noch Gnade geben. Die Gnade wird weitergehen. Gott wird in den kommenden Zeitaltern weiter zeigen, was Gnade bedeutet. Deshalb bin ich so ein Gnadenfanatiker, weil sie ewig ist. Wir denken, wir wissen schon alles. Ich kenne alles, was du lehrst, Pastor Prince. Ich weiß auch nicht alles, was ich lehre. Ich bin weiter am Lernen. Paulus schreibt, eigentlich würde ich mit euch lieber über fortgeschrittenere Dinge reden, aber ihr seid noch nicht so weit. Paulus hat nicht alles gelehrt, was er hätte lehren können. Er sagt, ich musste euch mit Milch ernähren statt mit fester Nahrung. Und doch hörte er Dinge im Himmel, die er nicht aussprechen konnte. Begnügt euch nicht mit eurem gegenwärtigen Erkenntnisstand. Ich möchte mit folgendem Gedanken schließen. Wir brauchen Licht, bevor wir auf eine neue Ebene des Lebens gelangen können. Eine wahre Geschichte. Vor vielen Jahren, ich glaube, es war in London, gewann ein junger Mann in einer Bar beim Glücksspiel ein Ticket für eine Schiffsreise nach Amerika. Es war ein großes Schiff. Und er nahm die Fahrt an. Er verbrachte die meiste Zeit in den unteren Decks und wartete. Er hatte ein paar Cracker und Sardinen in Dosen dabei. Und davon lebte er jeden Tag. Ab und zu ging er an Deck, um frische Luft zu schnappen. Und dann wieder hinunter, um zu essen. So vergingen die Tage, bis sie schließlich ankamen. Einer der Stewards bemerkte ihn und fragte, »Hey, junger Mann, ich habe bemerkt, dass du dich kaum sehen lässt, außer zu bestimmten Zeiten am Tag. Warum ist das so?« Der junge Mann antwortete, »Oh, ich lebe unten.« Der Steward sagte, »Ja, ich weiß, aber du hast doch ein Ticket.« Er antwortete, »Ja, aber ich kann mir den Speisesaal nicht leisten.« Daraufhin sagte der Steward, »Freund, die Mahlzeiten sind im Ticket inbegriffen.« Der junge Mann sah das üppige Essen. Haufenweise Brot, Käse, Fleisch, Fisch. Und die ganze Zeit hatte er nur sparsam gegessen, obwohl alles im Ticket inbegriffen war. Das Problem ist, was du nicht weißt, kannst du auch nicht in Anspruch nehmen, selbst wenn es dir gehört. Was du nicht weißt, kannst du nicht in Anspruch nehmen. Selbst wenn es dir gehört. Viele, viele, viele Jahre lang lebten die Wikinger neben einem reißenden Wasserfall, ohne zu wissen, dass an derselben Stelle eines Tages ein Wasserkraftwerk gebaut würde. Sie lebten mit Fackeln, um ihre Nächte zu erhellen, standen mit dem Sonnenaufgang auf und gingen mit der Dämmerung schlafen. So lebten sie damals, das wisst ihr bestimmt, oder? Und doch war das Potenzial für Elektrizität die ganze Zeit da. Derselbe Platz, derselbe Wasserfall. Aber sie hatten keine Kenntnis, keine Weisheit. Salomo bat Gott um Weisheit. Die Bibel rät uns, seid also weise und nutzt die Zeit. Wenn du 40 bist, wie viele Jahre hast du noch, wenn Jesus sich noch Zeit lässt? Wenn du 50 bist, wie viele Jahre hast du noch, wenn Jesus sich noch Zeit lässt? Wenn du 60 bist, 70, 80, nutze die Zeit. Die Bibel sagt, du kannst die Zeit zurückkaufen. Weißt du, was das bedeutet? Viele denken, die Zeit beträgt für jeden 24 Stunden. Nein, die Bibel sagt, du kannst Zeit zurückkaufen. Wie machst du das? Indem du weise bist und die Zeit nutzt, denn die Tage sind böse. Amen. Jage nicht Dingen nach, die nicht zufriedenstellen. Essen, das kein Brot ist. Trinken, das deinen wirklichen Durst nicht stillt. Mach dieses Jahr zu einem Jahr, in dem du deine Familie in die Gemeinde bringst und der königliche Priester deiner Familie wirst. Sei der Leiter, den Gott in dir sieht, und lass Jesus in deinem Leben verherrlicht werden. Lass die Menschen auf dein Leben schauen und sagen, wow, schaut euch diese Schönheit an, diesen Glanz. Nicht auf eine religiöse, eingebildete, ich bin heiliger als du Art, sondern durch die Herrlichkeit Gottes, die sichtbar ist wie bei Jesus, dem demütigen Zimmermann. Er bewegte sich ohne äußere Pracht unter den Menschen Israels. Und doch konnte man das Gefühl nicht loswerden, dass ein König in ihrer Mitte war. Die gleiche Herrlichkeit sei auf dir und deiner Familie. Im Namen von Jesus. Amen. Lasst uns die Köpfe neigen und die Augen schließen. Du bist wie dieser Felsen, dieser Stein, ein großer und kostbarer Stein, den Gott durch den Tod seines Sohnes aus der Finsternis herausgeholt hat. Und du sagst, Pastor Prince, ich möchte aus der Finsternis herausgeholt werden. Ich möchte gerettet werden. Ich möchte nicht nur behaupten, ein Christ zu sein, sondern es wirklich erfahren. Ich möchte ein Besitzer der Errettung sein, Besitzer des ewigen Lebens. Ich möchte diesen wunderbaren Jesus haben. Wenn du das möchtest, dann bete jetzt mit mir von ganzem Herzen. Sag, himmlischer Vater, danke, dass du mich liebst. Du hast mich geliebt, noch bevor ich dich kannte. Und du hast deinen Sohn gesandt, um am Kreuz für all meine Sünden zu sterben. Was für eine Liebe. Danke, dass du mich liebst. Und danke, Vater, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast, als Zeichen dafür, dass all meine Sünden weggenommen sind. Jesus Christus ist mein Herr und Erlöser. Mache mein Leben zu einem Leben, das dein Lob verkündet. Zeige deine Herrlichkeit, damit ich in den kommenden Zeitaltern weiter vom Reichtum deiner Gnade lernen kann. Im Namen von Jesus. Amen. Ich spreche über dich aus. Du bist nicht nur ein Stein mehr. Du bist mit unverweslichem Zedernholz überzogen. Du bist mit Gold überzogen. Gold, ein Bild göttlicher Gerechtigkeit. Gott sieht dich als gerecht an. Hebt eure Hände, während ich für diese Woche bete. Im Namen von Jesus, Vater, bewahre dein Volk in deiner Sozo, Kraft und Gesundheit. Befreie jeden Einzelnen von ihnen und ihre Familien von jedem Schaden, jeder Gefahr, jedem Terror, jeder Krankheit, jedem Unfall und vor dem bösen Tag. Führe uns, Herr, durch diese Woche, nicht in Versuchungen, sondern erlöse uns alle von der Macht des Bösen. Lass dein Volk so strahlen, Herr, mit der Wahrheit, die du uns heute durch deinen Geist gegeben hast, dass sie die Herrlichkeiten unseres Gottes einer Welt zeigen, die nach ihm dürstet. Danke, Vater. Lass dies eine der besten Wochen überhaupt für sie sein. Im Namen von Jesus bitten wir und alle sagen Amen. So sei es im Namen von Jesus.